Landkreises Bormi mit nur 18 Mitarbeitern ist dafür den Schutz der 16.700 Quadratkilometer großen Wälder zuständig. Bangladeshi, stellvertretender Leiter des Büros für Waldsicherheit des Kreises Bormi, betont die gute Kooperation der lokalen Waldwächter mit der Waldpolizei. Wir gehen mit den Waldwächtern so gut um, als ob sie unsere eigenen Familienmitglieder wären. Bei Fällen der Kriminalität rufen sie uns so bald wie möglich an. Sie unterstützen uns bei der Arbeit und lassen uns manchmal bei ihnen zu Hause übernachten. Viele Waldwächter haben ein hohes Ansehen im Dorf. Einige sind gar zu Dorfvorstehern aufgestiegen. Als der älteste Waldwächter genießt der Dawa im Dorf ein hohes Ansehen. Kammer, der 2 Jahrzehnte lang als Waldwächter tätig war, erzählt. Alle schätzen ihn sehr. Dawa hat eine über 20-jährige Erfahrung als Waldwächter. Ich habe von ihm vieles über den Waldschutz gelernt. Vor dem Holzhaus der Familie Dawas wachsen üppige Spitztannenwälder. Die 2005 von dem Magazin Chinesische Nationale Geographie zu den 10 schönsten Wäldern Chinas gewählt wurden. Die Spitztannenwälder sind heute ein touristisches Highlight der Region und haben den Bewohnern des Dorfes Bagha großen Reichtum beschert. Dazu Zhiyun von der Gemeindeverwaltung. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 14.000 Yuan Renminbi und hat damit das Durchschnittsniveau des Landes übertroffen. Ein großer Teil der Gelder stammt aus der Ausgleichszahlung für öffentliche Wohlfahrtswerte. Wegen der geringen Anzahl der Dorfeinwohner und der großen Waldfläche bekommt jeder Haushalt pro Jahr 8.000 bis 9.000 Yuan Renminbi. Dank des hervorragenden ökologischen Umfelds und dem touristischen Reichtum boomt der Tourismus in der Region. Wir haben vor, das Dorf Bagha zu einem touristischen Vorbild auszubauen. Thank you. Sie sind bei Ceres Kulturcollage gelandet. Ihr Lieblingskultursendung aus China. Liedung und Süße Chen grüßen Sie aus Beijing. Wir machen weiter mit den täglichen Kulturnews. Jawohl. Aktuelle Informationen und Event-Tipps rund um Kultur und Kunst. Sie können sich entweder jetzt kleine Notizen machen oder unsere Webseite besuchen. Dort finden Sie nicht nur die heutigen News, sondern einen ganzen Katalog. German.seri.cn lautet die Adresse. Asiens größter unterirdischer Bahnhof in Shenzhen eröffnet. Am Mittwoch wurde in der südchinesischen Stadt Shenzhen der größte unterirdische Bahnhof Asiens eröffnet. Damit verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Guangzhou und Hongkong um eine halbe Stunde. Der Bahnhof Futian befindet sich in der Innenstadt von Shenzhen. Mit einer Gesamtfläche von 147.000 Quadratmetern ist er so groß wie 21 Fußballfelder. Der unterirdische Bahnhof besteht aus drei Ebenen und verfügt über 1.200 installierte Sitzplätze. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt belaufen sich auf 3,95 Milliarden Yuan, etwa 554 Millionen Euro. Der Bahnhof wurde speziell für die Hochgeschwindigkeitslinie von Guangzhou nach Hongkong gebaut. Gratis Chinesisch-Schnupperkurs in Freiburg. Sie interessieren sich für die chinesische Sprache oder möchten gerne mal unverbindlich hineinschnuppern? Dann sind die kostenlosen Schnupperkurse des Konfuzius-Institut Freiburg genau das Richtige für Sie. Hier sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Es werden erste Grundlagen der chinesischen Sprache sowie die Umschrift und einige Schriftzeichen vermittelt. Der Kurs findet statt am Montag, den 11. Januar von 17 bis 18 Uhr im Konfuzius-Institut Freiburg. Anmeldung bitte spätestens bis zum 6. Januar per E-Mail an brennig@ki-freiburg.de. Nach dem Schnupperkurs haben Sie die Möglichkeit, sich für die regulären Anfängerkurse anzumelden. Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen, Vortragsreihe in Düsseldorf, Teil 5. Die Vortragsreihe von Dr. Kurt Eberspecher spannt den Bogen vom Austausch der ersten Informationen über die Handelskontakte der frühen Neuzeit und den Imperialismus des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Dabei werden Kontinuitäten und Brüche dieses Verhältnisses im Kontext der internationalen Beziehungen und des gegenseitigen Austauschs von Waren, Wissen und Menschen aufgezeigt. Im fünften Teil der Reihe, der Platz an Chinas Sonne, geht es um die deutsche Kolonie Jiaozhou und Deutschlands Beteiligung am Boxerkrieg. Der Vortrag Der Platz an Chinas Sonne findet statt am Donnerstag, dem 7. Januar von 18 bis 19.30 Uhr im Konfuzius-Institut Düsseldorf. Fotoausstellung Chollywood in Leipzig. Die chinesische Filmindustrie boomt. Die größten Filmstudios der Welt werden in China gebaut und internationale Topstars flanieren dort über den roten Teppich. Hollywood made in China. Mit dem Ausbau der chinesischen Filmindustrie entwickelte sich eine neue Wahrnehmung Chinas, die den italienischen Fotografen Giulio Di Sturco zu einer eindrucksvollen Serie inspirierte und ihm in diesem Jahr den begehrten World Press Photo Award einbrachte. Die Ausstellung Chollywood ist noch zu sehen bis zum 25. Februar, jeweils Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr im Konfuzius-Institut Leipzig. Das waren die Kulturnews des Tages mit Kamil Wisocki im CRI-Studio in Beijing. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück, liebe Hörer. Gab es interessante Veranstaltungen in Ihrer Nähe? Wir hoffen, dass wir bei der Gestaltung Ihrer Freizeit bisher mithelfen können. Kommentar oder einen Wunsch können Sie natürlich auf unserer Webseite hinterlassen. Die Adresse wiederhole ich nochmal: german.seri.cn. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an ciriger@qq.com, wenn Sie etwas zu sagen haben. Denn Tipps und Anregungen von Ihnen daheim sind bei uns immer herzlich willkommen. Und nun wollen wir ein passendes Lied spielen: 新年快乐, Frohes Neujahr von dem Duo Shenmue Nianhua. Ich finde den Text sehr schön, sehr fürsorglich. So geht er. Ich gehe durch die etwas dunkle U-Bahn-Station. Da singt ein Junge mit gesenktem Kopf und spielt Gitarre. Vor ihm auf dem Boden liegt eine leere Büchse. Frohes Neujahr, mein Freund. Das neue Jahr ist schon da und die Welt hat sich geändert. Ich laufe den kalten Fußgängerüberweg hinunter. Da steht ein Mädchen und preist ihre Blumen an. Ich habe eine Rose gekauft, ohne zu wissen, wem ich sie schenken soll. Frohes Neujahr, meine Liebe. Wann kommst du endlich zu mir und holst diese Rose? Ich bin so einsam. Ich gehe ins Kaufhaus, das von Menschen nur so wimmelt. Da sitzt ein alter Mann alleine am Schaufenster. Ihm gehören keine der bunten Klamotten. Frohes Neujahr, meine Familie. Ich bin nicht zu jedem Neujahr bei euch. Geht es der Familie noch gut? Frohes Neujahr. Frohes Neujahr von der Band Shui Mu Nianhua. Sie hören Series Kulturcollage mit Lü Xiqian und Li Zheng. Wir hoffen vom ganzen Herzen, dass bei Ihnen im neuen Jahr alles glatt läuft. Und für Beijing wünschen wir uns vor allem gute Luft. Ja, hoffentlich heißt es 2016 weg mit dem Smog. Okay, liebe Hörer, zum Schluss haben wir noch einen kleinen Beitrag für Sie. indem es um die chinesische Rockmusik geht. Oft wird davon gesprochen, dass die blühende Zeit der chinesischen Rockmusik bereits vorbei ist. Viele chinesische Rockmusiker halten jedoch an ihrem Traum fest und geben die Hoffnung nicht auf. Und viele von ihnen haben für sich selbst und ihre Musik eine neue Position gefunden. Kollegin Xiaolan hat den Schlagzeuger Zhao Mingyi interviewt. Zhao Mingyi ist fast 50 Jahre alt. Heute wird er wohl nicht mehr so rocken wie vor 25 Jahren, als er die Band Schwarze Panther mitbegründete. Zhao Mingyi schwang damals als Drummer die Sticks. Er hat viel dafür getan, damit die Band seit ihrer Gründung im Jahr 1987 überleben konnte. Ich war für die täglichen Aktivitäten der Band zuständig, zum Beispiel die Buchung von Flugtickets und Hotels, Autobemietung und Aufstellung der Musikinstrumente. Das alles waren meine Aufgaben. Und ich war Drummer, was mir Spaß machte. Jetzt bin ich fast 50 Jahre alt. 1990 wurde ich Mitglied der Musikband. Wir haben gemeinsam viel erlebt und ich möchte keine einzelne Geschichte missen. Meine Zeit in der Rockband war großartig. Zhao Mingyi wurde in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang geboren. Mit dem Schlagzeug begann er schon als Kind. Nach dem Abschluss an der prestigeträchtigen Kunstakademie der chinesischen Volksbefreiungsarmee hat Zhao wie die meisten Kommilitonen einen Job in der Militärkapelle gefunden. Als er einige Pioniere der chinesischen Rockmusik kennenlernte, änderte sich der Kurs seiner Karriere. Damals war der Kreis der Rockmusik in China sehr klein. Die Rocker gingen häufig als Publikum zu Live-Konzerten anderer Rocksänger. Deshalb konnte man bei einem Konzert alle Musiker in unserem Kreis sehen. Diese häufige Kommunikation hat die ganze chinesische Rockmusik, die verschiedenen Bands sowie ihr künstlerisches Schaffen gefördert. In der damaligen Blütezeit der chinesischen Rockmusik brillierte vor allem Kang Tao, also Kang-Dynastie. Das erste Album erschien im Jahr 1992 und es hat die chinesische Musikwelt überrascht. Laut Chen Lei, dem Lead-Gitarrist der Band, steht der Aufschwung der Rockmusik Anfang der 1990er Jahre in engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes. Das ging von der damaligen Wirtschaft sowie dem Bedürfnis der Gesellschaft ab. Zum Beispiel gab es damals in meiner Heimatstadt Tangshan ungefähr 200 Musikbars. Die Stellen für mehr als 200 Gitarrenspieler, Drummer und so weiter anbieten konnten. Sogar der ein oder andere Grundschüler wusste über uns Bescheid. Die frühen 90er mit Bands wie Schwarze Panther, Tang-Dynastie und Beyond gelten als Blütezeit des chinesischen Rock. Der Untergang kam dann überraschend schnell. Gegen Ende der Epoche haben sich die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen für den Rock in China enorm verändert. Viele Rockbands standen in einer Sackgasse. Da war der Austritt von Leadsänger Dou Wei aus Schwarzer Panther, das Unglück von Wu Ka-kui während einer Performance von Beyond und der tragische Tod von Tang-Dynastie-Bassist Zhang Yu durch einen Autounfall. Alle drei führenden Rockbands des Landes erlitten schwere Rückschläge. Sie brauchten über ein ganzes Jahrzehnt, um sich davon zu erholen. Heute versuchen viele chinesische Musiker wie Zhao Mingyi, die chinesische Rockmusik aus der Krise zu stellen. Für mich ist die Musik eine lebenslange Karriere. Es ist mein Job, meine Karriere und fließt durch meine Adern. Ich habe viele Zeit damit mit Dingen verbracht, die mir nichts bedeuten. Aber bei der Musik ist das anders. Sie bringt mir tatsächliches Vergnügen. Thank you. Also noch gerockt in China. Okay, mit diesem Beitrag über die chinesische Rockmusik verabschieden wir uns von Ihnen. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2016. Lassen Sie es sich gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Thank you. eine Welt. Visionen, Entwicklungen, Perspektiven. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von unserem CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie Yuan Yuan. Heute ist der letzte Tag des Jahres 2015. Zum Jahreswechsel stellen wir Ihnen das Jahr des Affen und die traditionellen chinesischen Neujahrsbilder vor. Nach der chinesischen Astrologie, nach der jedem Jahr eines von 12 unterschiedlichen Tieren zugeordnet wird, ist das Jahr 2016 das Jahr des Affen. Menschen, die im Jahr des Affen geboren wurden, weist die chinesische Astrologie die Merkmale des Affen zu. Welche Eigenschaften haben sie? Welche Rolle spielt der Affe im Alltagsleben der Chinesen? Mehr dazu erzählt Zhu Qing'an. In der chinesischen Tradition gilt der Affe als glückliches und fantasievolles Tier. Im Jahr des Affen geborene Menschen sind laut der chinesischen Astrologie intelligent, schlau und flexibel. Sie sind sehr erfinderisch und können so die meisten Probleme mit Leichtigkeit lösen. Affen besitzen einen gesunden Menschenverstand und sind sehr wissbegierig. Sie schieben bevorstehende Aufgaben nicht auf die lange Bank, sondern packen sie möglichst sofort an und sind auch deshalb meist sehr erfolgreiche Menschen. Wenn eine Person als Affe bezeichnet wird, ist damit eine äußerst intelligente Person gemeint. Die Aussprache für den Affen im chinesischen Hou entspricht der Aussprache für das Schriftzeichen eines hohen Beamten. Folglich schätzten diejenigen, die in alten Zeiten eine Beförderung anstrebten, dieses Tier besonders. In Gemälden taucht der Affe häufig in einem Ahornbaum sitzend, auf einem Pferd reitend oder auf den Schultern eines anderen Affen stehend auf. Alle Bilder verkörpern die Erwartung einer Beförderung in eine höhere offizielle Position. Die Begeisterung der Chinesen für Affen mag auch von der Popularität des Romans Affenkönig oder Pilgerfahrt in den Westen herrühren. Dieser Roman zählt zu den vier bedeutendsten literarischen Werken der chinesischen Geschichte und wurde von Wu Chang'en während der Ming-Dynastie verfasst. In diesem zur Zeit der Tang-Dynastie spielenden Märchen geleitete der menschgewordene Affe Sun Wukong in Begleitung von zwei anderen übernatürlichen Wesen einen ehrwürdigen Mönch auf der Suche nach dem Buddha Sakyamuni in den Westen. Auf der langen heiligen Reise, die etliche Jahre dauert, begegnen sie insgesamt 81 Dämonen und Gefahren. Da Sun jedoch über magische Kräfte verfügt, meistert er alle Herausforderungen. Durch diese Taten hat sich der Affenkönig jedem Chinesen als ein legendärer und allmächtiger Held eingeprägt. Auch gibt es eine chinesische Kung-Fu-Technik, genannt Houquan, bei der die Gesten und Posen von Affen beim Angriff auf Feinde imitiert werden. How do you find time? Wir hörten eben das Lied "新年快乐", fröhliches Neujahr von Xiaohu-Dui und Yuhuan-Pai-Dui. Nun geht's weiter mit CRI Panorama. In China ist es seit Alters her Sitte, zu Beginn eines neuen Jahres das Haus mit Spruchbändern, Scherenschnitten und Neujahrsbildern zu schmücken. Die Herstellung von Neujahrsbildern ist eine uralte Volkskunst, die nur nach an wenigen Orten praktiziert wird. Eine davon ist Mianzhu. Das Dorf in der Gebirgsprovinz Sichuan gehört zu Chinas vier berühmtesten Herstellungsorten für Neujahrsbilder. Chinesische Neujahrsbilder sind durch ihren einfachen und schlichten Stil gekennzeichnet. Ihre bunten Motive tragen so eine fröhliche Atmosphäre im Haus bei. Neujahrsbilder sind in China von Region zu Region unterschiedlich. In Mianzhu, in der Provinz Sichuan, werden sie auf Holz- und Bambusbretter gemalt. Einer, der diese Kunst noch beherrscht, ist Hu Guanghui, der gleichzeitig das Museum für Neujahrsbilder in Mianzhu leitet. Die Neujahrsbilder aus Mianzhu haben eine Geschichte von 2000 Jahren. Mianzhu ist ein wichtiges Anbaugebiet für Bambus. Deshalb werden die Bilder hier vor allem auf Bambus und Holzbretter gemalt. Unsere Bilder unterscheiden sich durch die Handbemalung von denen aus anderen Regionen. Laut dem Volksglauben halten die Neujahrsbilder böse Geister fern. Typisch für die Bilder aus Mianzhu sind die Figuren Shen und Shu. Die zwei furchteinflößenden Wächter werden erstmals im Shanghai-Jing, dem ältesten überlieferten Werk der chinesischen Mythologie, erwähnt. Gemäß dem Klassiker der Berge und Meere, Shanghai-Jing auf Deutsch heißt, leben Shen und Shu auf einem riesigen Pfirsichbaum auf einem Berg an der Ostsee. Die Äste des Baums erstrecken sich über 1500 Kilometer und reichen bis hinab in die Hölle. Falls ein Geist aus der Hölle hinaufsteigt und einem Menschen Böses antun will, wird er der Überlieferung zufolge von den beiden kräftigen Baumwächtern mit Seilen aus Schilfrohr gefesselt und anschließend den Tigern zum Fraß vorgeworfen. Bereits im 11. Jahrhundert vor Christus wurden Shen und Shu in Mianzhu verehrt und ihre Bilder zur Abdeckung von bösen Geistern an beiden Seiten der Haustür angebracht. Die Wachgötter Shen und Shu sind jedoch bei weitem nicht die einzigen Motive auf den Neujahrsbildern aus Mianzhu. Wie im Volkslied im Hintergrund gesungen, gibt es noch eine ganze Reihe anderer Figuren, etwa den Gott der Langlebigkeit in Gestalt eines großen, schlanken Mannes mit grauen Haaren und einem Kindergesicht, oder den fröhlichen Knappen mit den Pausbacken. Der Karpfen, den der niedliche Junge vor seiner Brust hält, steht für ein sorgenfreies Leben. Er drückt die Hoffnung aus, dass man auch in schlechten Zeiten immer etwas auf der hohen Kante hat. Ein nicht weniger beliebtes Motiv ist der lebhafte Heiratsumzug der Ratten. Die Ratte gilt in China als Symbol für die Fruchtbarkeit und damit als Sinnbild für die Erfüllung des Kinderwunsches. Im Jahr 2006 wurde das Verfahren zur Herstellung der Mianzhu-Neujahrsbilder in Chinas immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Der 90-jährige Chen Xingcai hat das Kunsthandwerk von klein auf von seinem Vater erlernt. Er ist der älteste Hersteller der Neujahrsbilder im Dorf. Auch seine Söhne und Enkel haben das traditionelle Kunsthandwerk erlernt und damit den Familienbetrieb am Leben erhalten. Sehr zur Freude des betagten Chen Xingcai. Die Neujahrsbilder aus Mianzhu haben sich weiterentwickelt. Immer mehr Ausländer kommen hierher, um meine Bilder zu kaufen. Ihrer Meinung nach sind meine Bilder originalgetreu. Mir gefällt das Handwerk einfach. Ansonsten würde ich nicht malen. Wie für viele andere Orte bedeutet das verheerende Wenchuan-Erdbeben im Mai 2008 auch eine Zäsur für Mianzhu. Das Dorf wurde durch das gewaltige Beben vollständig zerstört und musste neu aufgebaut werden. Die weißen Wände der neuen Häuser wurden mit Neujahrsbildern bemalt. Die bunten Bilder sind nicht nur ein Ausdruck für die Lebensfreude der Bewohner, sondern auch ein Erkennungszeichen. Überall, wo sie zu sehen sind, werden Neujahrsbilder im großen Stil hergestellt. Wie die meisten anderen im Dorf verdient auch Museumsleiter Hu Guanghui einen Teil seines täglichen Brots mit der Herstellung von Neujahrsbildern. Seit 2006 gibt es bei uns 38 Geschäfte und Familienbetriebe, die sich mit Neujahrsbildern beschäftigen. Es werden über 1000 unterschiedliche Neujahrsbilder hergestellt. Die meisten der Beschäftigten sind Einheimische. Mit der Herstellung von Neujahrsbildern allein können jedoch nur die wenigsten in Mianzhu leben. Wie ihre Vorfahren betätigen sich noch immer die meisten von ihnen nebenberuflich als Bauern. Zu den Ausnahmen gehört die 40-jährige Tian Guizhu. Sie war schon als Kind von den bunten Bildern fasziniert. Seit 2009 widmet sie sich nur noch der Herstellung von Neujahrsbildern. Ein absoluter Traum für die 40-Jährige. Ich habe das Malen vom Meister einer Werkstatt für Neujahrsbilder erlernt. Mir hatte es schon immer gefallen, Neujahrsbilder anzufertigen. Heute ist es mein Beruf. Ich verdiene damit nicht weniger als diejenigen, die zur Jobsuche in die Stadt gezogen sind. Mir gefällt meine Arbeit. Auch den Touristen gefallen die Neujahrsbilder aus Mianzhu. Jährlich werden etwa 30.000 Stück produziert. Die Abnehmer dieser Bilder finden sich schon längstens nicht mehr nur in China, sondern zunehmend auch in den USA, Frankreich und Japan. Allein im Jahr 2012 erzielte das Dorf mit seinen Neujahrsbildern einen Umsatz von 20 Millionen Yuan Renminbi. Noch wichtiger als diese einst unvorstellbare Geldregeln aber sind die Touristen, die immer zahlreicher ins Dorf strömen und damit gewährleisten, dass dieses einmalige Kunsthandwerk auch in Zukunft noch zu bewundern sein wird. Nun machen wir weiter mit einem musikalischen Leckerbissen. Viel Spaß mit Kuai Le Lao Jia. Auf Deutsch die fröhliche alte Heimat von der Sängerin Chen Ming. Seine Neujahrsbilder wäre Fu Xian ein weißer Fleck auf der Landkarte. Seit Generationen schon werden im Dorf nahe Kaifeng Neujahrsbilder mit einem speziellen Holzdruckverfahren hergestellt. Fu Xian liegt eine halbe Autostunde von der ehemaligen Kaiserstadt Kaifeng entfernt. Das kleine Städtchen gilt in China als Heimat des Neujahrsbilders. Viele Familien leben hier von Neujahrsbildern, die sie mit Hilfe eines traditionellen Holzdruckverfahrens herstellen. Im Innenhof eines typischen Ziegelsteinhauses sitzt ein junger Mann an einem viereckigen Tisch. Mit einem Messer beschnitzt er gerade ein Stück Holz, das so groß ist wie ein Buch. Mein Name ist der John Tianyun. Ich bin 23 Jahre alt. Das Verfahren des Holzdruckes wird von Generation zu Generation weitergegeben. Zhang Tianyun hat die Holzschnittkunst von seinem Vater Zhang Tingxu gelernt. Eine Kunstschule hat er nie besucht. Sein Vater besitzt ein Zertifikat der Lokalregierung, das ihn offiziell als Holzschnittkünstler ausweist. Die ganze Familie lebt von der Herstellung von Neujahrsbildern. Ein Holzdruck wird verkürzt gesagt in zwei Schritten angefertigt. In einem ersten Schritt wird ein Bild auf ein Stück Holz geritzt. Danach wird der Holzschnitt mit Farbe betüncht und wie ein Stempel auf ein Stück Papier gedrückt. So einfach das klingt, ist es allerdings nicht. Es braucht jahrelange Erfahrung, bis man die Kunst so perfekt beherrscht wie Zhang Tingxu. Der schwierigste Teil ist das Beschnitzen der einzelnen Holzblöcke. Jeder Holzblock kann nur mit einer einzigen Farbe versehen werden. Für ein neufarbiges Neujahrsbild benötigen wir daher 9 verschiedene Holzblöcke. Selbst das einfachste Neujahrsbild besteht aus 5 Farben. Für das Beschnitzen eines einzelnen Holzblocks braucht Zhang Tingxu mindestens 4 Tage. Viele darf er sich dabei keine erlauben. Falls er trotzdem einen macht, muss er mit dem Schnitzen wieder ganz von vorne anfangen. Sobald ein Holzblock fertig ist, kann Zhang mit dem Drucken beginnen, eine Farbe nach der anderen. In einem Innenraum bedruckt die Schwiegertochter von Zhang Tingxu gerade einen Stapel von Neujahrsbildern mit einem Holzschnitt, der einen wohlgenäherten Knaben zeigt. Ein Motiv, das in China für Glück steht. Die Farben Schwarz und Rot sind bereits auf dem Neujahrsbild zu sehen. Zhang Tingxu fügt dem Neujahrsbild die 3. Farbe zu, Grün. Die Menschen in Zhuxian begannen mit der Herstellung von Neujahrsbildern in der Song-Dynastie vor 800 Jahren. Heute gehören ihre Neujahrsbilder zu den 4 bekanntesten in ganz China. Zhang Tingxu erklärt uns, was die Neujahrsbilder aus Zhuxian so unverwechselbar macht. Typisch für Neujahrsbilder aus Zhuxian sind die Blätter und weniger Linien. Ihre Motive sind einfach verständlich und werden übertrieben dargestellt. Sie reichen von Heldenfiguren über Gottheiten bis hin zu bekannten Theaterlegenden und glückverheißenden Figuren. Die Handwerkskunst aus Zhuxian hat in ihrer langen Geschichte viele Höhen und Tiefen erlebt. Den jüngsten Rückschlag erlitt sie während der Kulturrevolution. Von 1966 bis 1976 wurde den Künstlern nahegelegt, auf die Herstellung von Neujahrsbildern zu verzichten. Die Folgen der Kulturrevolution seien auch heute noch immer nicht ganz verschwunden, sagt Zhang Tianyun. Im Jahr 2003 gab es nur gerade zwei Familien im Dorf, die sich noch mit der Holzschnittkunst beschäftigten. Dank der Förderung durch die Lokalregierung sind es inzwischen wieder 6 bis 7 Familien. Der Vater von Zhang Tianxing hat die Holzschnittkunst nicht nur seinen Kindern beigebracht, sondern auch zahlreichen Studenten der Pädagogischen Universität Henan. Ich bin Teilzeitprofessor an der Pädagogischen Universität Henan. Ich unterrichte die dortigen Kunststudenten jedes Jahr 4 bis 5 Tage lang in der Herstellung von Holzschnitten für Neujahrsbilder. Heutzutage kaufen die Leute in der Regel massenproduzierte Neujahrsbilder aus der Fabrik. Die handgefertigten und daher etwas teureren Neujahrsbilder werden höchstens noch von den Einheimischen und Sammlern gekauft. Ein kleines Neujahrsbild gibt es in Zhuxian bereits für 5 Yuan Renminbi. Und auch ein großes Wandbild ist mit umgerechnet etwa 22 Euro noch immer ein Schnäppchen. Ein wahrhaft guter Preis für ein Geschenk, oder finden Sie etwa nicht? Nun senden wir für unsere Geburtstagskinder Günther Kleinke aus Berlin und Jürgen Knappmann aus Herne den Song Zhiyao Ni Kuaile, auf Deutsch Solange es dich freut, von der Taiwaner R&B-Sängerin Wang Peirong. Im Namen der deutschen Redaktion wünsche ich Ihnen damit alles Gute und einen schönen Geburtstag. Oh. Damit geht unser CRI-Panorama für heute leider schon wieder zu Ende. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Fröhliches Neujahr und einen guten Rutsch. Hoffentlich werden Sie im neuen Jahr auch mal wieder einschalten. So, bis zum nächsten Mal. Chinesische Literatur, Spiegel der Gesellschaft, Kultur und des Lebens in China. Heute bringen wir Ihnen die zweite Folge der Erzählung Februar des chinesischen Schriftstellers Zhou Shi aus den 30er Jahren. Frau Li ist zurückgekommen, Bruder, sagte Lan, arme Frau. Oh, dann ist Li. Lan wartete nicht, bis ihr Bruder sündet hatte und wandte sich an Xiao. Haben Sie auf dem Schiff eine Frau von 26 oder 27 Jahren gesehen mit einem kleinen Mädchen und einem Säugling, Herr Xiao? Xiao senkte den Blick. Ja, antwortete er zögernd. Ich habe alles über sie gehört. Dann ist es wahr, Bruder, sagte Lan traurig. Herr Li ist wirklich tot. Der Schulrektor zog unglücklich die Stirn in Falten. Der Tod ist immer wirklich, sagte er. Ich habe noch niemals von einem unwirklichen Tod gehört. Es hat zwar schon einige vorgetäuschte Fälle gegeben, aber niemand hat jemals behauptet, dass Li ein solcher ist. Xiao, kannst du dich noch an einen Studenten namens Li erinnern, mit dem ich oft zusammen war im ersten Jahr auf der Lehrerschule? Er ist der Mann, der getötet wurde. Xiao dachte einen Augenblick nach. Er ging nach dem ersten Jahr von der Schule runter. Ein lebhafter, anständiger Bursche. Allen wurde kalt ums Herz. Der Rektor wechselte das Thema und sprach über die schwierigen Zeiten. Wer konnte schon sagen, was als nächstes kam? So viele junge Leute waren getötet worden. Alle Patrioten, meistens aus verarmten Familien. Solche aus reicheren Familien nehmen das Risiko nicht auf sich. Selbst wenn sie ehrgeizig waren, tendierten sie in die andere Richtung. Aus diesem Grunde habe er diese Schule gegründet, sagte Tao. Er wolle begabte junge Leute fördern. Er werde sich der Erziehung widmen. Er werde der Jugend von morgen echte Unterstützung zukommen lassen. Nun trat ein Diener ein und sagte, das Abendessen sei aufgetragen. Immer müssen wir gerade dann essen, wenn die Unterhaltung interessant wird, murmelte Fang Mo. Ich meinerseits würde manchmal lieber reden als essen. Nach einem guten Essen können wir uns nach Herzenslust unterhalten, sagte Tao. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Lan setzte sich nicht zu ihnen an den Tisch. Aber als sie zur Hälfte aufgegessen hatten, kamen sie ins Zimmer und lehnte sich gegen die Wand. Ich bin einfältig und habe kein Benehmen, sagte sie lächelnd. Ich sehe gerne anderen Leuten beim Essen zu. Ich möchte auch von ihrer Diskussion lernen. Sie unterhielten sich über Prinzipien. Es schien, als müsste jeder Mensch welche haben, sonst würde er nicht erfahren, was Jugend bedeutet. Fang Mo hatte am meisten zu sagen. Er hoffte, dass jeder Leitprinzipien hatte. Prinzipien bestimmt das Leben eines Menschen, erklärte er, und seien entscheidend für den Verlauf der Zukunft der Gesellschaft. Er glaubte an die drei Volksprinzipien, weil sie das Land retten würden. Junge Männer und Frauen, denen das Wohlergehen des Landes am Herzen liegt, glauben selbstverständlich an die drei Volksprinzipien. Die drei Volksprinzipien sind Nationalismus, Demokratie und Volkswohl. Sie wurden zum ersten Mal Anfang des 20. Jahrhunderts von Dr. Sun Yat-sen verkündet. Sie wurden zum politischen Programm der Kuomintang in ihrer früheren Phase. Dann fragte er, woran glauben Sie anderen denn? Mit einer achtungsgebietenden Handbewegung erwachte Qian zum Leben. Ich glaube an den Kapitalismus, rief er aus. Ohne einen Handelskrieg können wir die Ausländer nicht schlagen. China ist zum Markt für die Europäer, die Amerikaner und die Japaner geworden. Sie saugen den Blutkreislauf der chinesischen Finanzen aus. Kein anderes Prinzip kann China retten. Alles andere ist einfach leeres Gerede, um sich selbst zu beruhigen. Wie die Behauptung der Armen, dass man unsterblich werden könne, wenn man kein Fleisch esse. Nur der Kapitalismus kann die Militärmachthaber stürzen und unsere Transportwege, Unternehmen und unser Erziehungswesen entwickeln. Zur Rettung des Landes befürworte ich vor allen Dingen Kapitalismus und Handelskriege. Bei der letzten leidenschaftlichen Bemerkung sah er den Neuankömmling an, der ihm gegenüber saß, als wollte er ihn dazu herausfordern, entweder zuzustimmen oder zu widersprechen. Doch Xiao blieb stehen. Auch Tao sagte nichts. Fang Mo antwortete, Kapitalismus sei in den drei Volksprinzipien entfalten, in denen auch dafür eingetreten werde, Geld vom Ausland zu leihen, um Chinas Aufbau zu finanzieren. Lan, die auf der einen Seite stand, warf Xiao und ihrem Bruder mehrmals Blicke zu. Xiao sagte nur, er sei hungrig. Sie könnten nach dem Essen die Diskussion fortsetzen. Fang Mo hatte ziemlich viel getrunken. Gestikulierend bestand er auf eine Antwort. Was ist mit Ihnen, Herr Xiao? Was ist Ihr besonderer Ismus? Ich bin sicher, Sie haben Leitprinzipien. Prinzipien sind ein Zeichen für den Willen des Menschen. Ein entschlossener Mensch wie Sie muss doch sehr hohe Prinzipien haben. Xiao lächelte. Ich habe keine. Prinzipien sind unnütz, wenn sie zu hoch sind. Deshalb habe ich keine. Sie haben keine? Fragte Fang Mo erregt. Haben Sie keine Bücher zu diesem Thema gelesen? Ich habe in das eine oder andere reingesehen. Und Sie haben kein einziges gefunden, das Sie überzeugte? Um die Wahrheit zu sagen, ich fand eines. Aber ich kann nicht darüber sprechen. Deshalb sage ich, dass ich keine Prinzipien habe. Fang Mo, der etwas betrunken war, sah ihn misstrauisch an. Er überlegte, ob Xiao vielleicht Kommunist war. Dann dachte er, na und? War es nicht Politik der Kuomintang, mit den Kommunisten und der Sowjetunion zusammenzuarbeiten, obwohl der Kommunismus... Aber er dachte diesen Gedanken nicht zu Ende. Er wandte sich an Lan, die an der Wand stand, und fragte sie, was ist mit Ihnen, Fräulein Tao? Bitte sagen Sie uns, was Ihre Leitprinzipien sind. Wir haben alle gesprochen. Ihr Bruder ist für Erziehung, Herr Qian für den Kapitalismus. Und Sie? Fast unter Tränen gab das Mädchen mit rauer Stimme zurück. Ich? Sie fragen mich? Ich bin für einen egoistischen Individualismus mit mir als Mittelpunkt der Gesellschaft. Was nützlich ist, nehme ich, was nicht nützlich ist, lehne ich ab. Xiao starrte sie überrascht an. Fang Mo war verlegen und wurde rot. Niemand sprach. Schließlich wies Tao einen Diener an, den letzten Gang aufzutragen. Nach dem Essen gingen die Gäste. Der Wind blies stark. Plötzlich war es sehr kalt geworden. Ein feiner, nebliger Sprühregen kam herunter. Chinesische Romane, Märchenerzählungen. Wir nehmen Sie mit auf eine faszinierende Reise durch die Welt der chinesischen Literatur. Musik. Morgen warf der Chiao früh auf. Er nahm einen weißleuchtenden Schimmer vor dem Fenster wahr und setzte sich im Bett auf. Als er die Gardinen zurückzog, sah er, dass es heftig schneite. Der Boden war mit einem weißen Schleier überzogen. Gras, Blumen, Zweige, alles war mit einer halben Zoll dicken Schneeschicht bedeckt. Er zog sich an und ging nach draußen. Adam brachte ihm heißes Wasser zum Waschen. Sie wechselten ein paar Worte über das seltsame Wetter. Gestern dachten viele arme Leute, von jetzt ab würde es warm sein, sagte Adam, und brachten deshalb ihre wattierte Kleidung zum Pfandleiher. Woher konnte man denn wissen, dass es heute plötzlich wieder so kalt werden würde? Ich fürchte, es werden einige von ihnen erfrieren. Chiao wusch sich lustlos das Gesicht. Dann ging er den überdachten Gang auf und ab. Ihm fiel wieder die Szene auf dem Schiff ein. Vielleicht waren die Witwe und ihre zwei Kinder erfroren, wie es Adam gesagt hatte. Er fuhr fort, den Gang abzuschreiten. Schließlich entschloss er sich, sie zu besuchen. Zum Glück war es Sonntag. Er ging zu Adams Zimmer hinüber. Der Diener erhob sich. Brauchen Sie etwas, Herr Chiao? Nein. Ich möchte dich nur etwas fragen. Weißt du, wo Frau Li wohnt? Die Frau Li, deren Mann in Guangdong getötet wurde? Adam dachte einen Augenblick nach. Ist sie gestern aus Shanghai zurückgekommen? Ja. Kam sie mit dem gleichen Schiff wie Sie hier in Furong an? Ja. Weißt du ihre Adresse? Sie wohnt im Westdorf, nur 3 Li von hier. Wie kommt man dorthin? Ach, das ist einfach. Der Diener erklärte ihm den Weg. Vom Schultor aus gehen sie nach Westen geradeaus, überqueren die Brücke und folgen dem Fluss, bis sie ein paar große Zypressen sehen. Das ist das Westdorf. Dort gehen sie hinein und fragen. Um 9 Uhr des gleichen Morgens schneite es immer noch stark. Nach der Beschreibung, die Adam ihm gegeben hatte, machte sich Chiao zum Westdorf auf. Er stand fast 5 Minuten vor ihrem Tor und horchte, aber er konnte dringend nichts hören. Sacht klopfte er ans Tor. Einen Augenblick danach wurde es geöffnet und die Witwe schien. Sie hatte Tränen in den geröteten Augen, ihr Haar war unordentlich, Trauer überschattete ihr Gesicht. Er hatte gedacht, die alte Frau, mit der sie auf dem Schiff gewesen war, sei an der Tür. Sie wollte die Tür wieder schließen, als sie den fremden jungen Mann sah. Chiao hielt das Tor mit der Hand offen. Traurig und freundlich sagte er, bitte verzeihen Sie, aber ist dies das Haus von Herrn Li? Ein aufsteigendes Schluchzen hinderte die junge Witwe zuerst am Sprechen. Schließlich fragte sie, wer sind Sie? Chiao nahm seine Mütze ab und schüttelte den Schnee davon ab. Mit langsamer, trauervoller Stimme sagte er, ich heiße Chiao. Ich war ein Freund von Herrn Li. Ich habe lange Jahre nichts von ihm gehört. Ich wusste nicht, dass er gestorben ist. Ich bin erst gestern in Furong angekommen, um an der Mittelschule zu unterrichten. Ich habe mich bei Herrn Tao, dem Rektor, nach ihm erkundigt. Da erfuhr ich, dass Herr Li verschieden ist. Ich habe auch gehört, wie es um ihre Familie steht. Um meines alten Freundes willen habe ich mir erlaubt, sie zu besuchen. Darf ich seine Kinder sehen? Es wäre für mich, als sähe ich Herrn Li selbst. Würden Sie es mir erlauben? Die junge Witwe sah ihn etwas verwirrt an. Er war zwar weder ein Narr noch ein entfernter Verwandter, doch konnte sie ihm nicht wirklich den Zuzug verwehren. Kommen Sie bitte herein, sagte sie. Ich fürchte, meine Wohnung sieht nicht mehr einer Wohnung gleich. Ihre Kleidung war dünn und sie zitterte vor Kälte. Ihre Stimme klang verbittert. Jedes Wort schien aus der Tiefe ihres zitternden Körpers zu kommen. Chiao folgte ihr mit gesenktem Kopf, nachdem er das Tor geschlossen hatte. Das Innere des Hauses war düster und mit Staub bedeckt. Sie gingen durch ein Zimmer hindurch zu einem dahinterliegenden. Es war wie ein Keller. Zwei Kinder saßen auf dem Bett, angehüllt in eine zerlumpte Bettdecke und offensichtlich zu durchgefroren, um aufzustehen. Das kleine Mädchen fütterte ihrem kleinen Bruder einen Keks. Der Säugling weinte und aß gleichzeitig. Sei leer, sagte die Mutter zu dem kleinen Mädchen, ein Onkel kommt dich besuchen. Mit hochgezogenen Augenbrauen sah das Kind Xiao an und ihre Augen wurden groß. Als Xiao auf sie zuging, lächelte sie. Er setzte sich auf der Bettkante. Er lehnte sich dicht an sie und fragte, weißt du, wer ich bin, meine Kleine? Mit dem Keks in der Hand schüttelte sie den Kopf. Aber ich kenne dich. Woher? Das kleine Mädchen war überrascht. Du magst ja gerne Mandarinen, nicht wahr? Das Kind lachte. Es tut mir leid. Heute habe ich vergessen, dir welche mitzubringen, fuhr fort. Aber morgen werde ich dir zwei große mitbringen. Er nahm die kleinen, vor Kälte rot geschwollene Hände des Kindes, hob sie an die Lippen und küsste sie. Dann ging er zu einem Stuhl am Fenster und setzte sich. Draußen schneite es stark. Die ganzen Möbel und Habseligkeiten strahlten Trostlosigkeit aus. In der Stille des Zimmers hörte man das Geräusch des fallenden Schnees. Manchmal blieben große Klumpen am Fenster kleben. Wovon werden Sie leben? Fragte Xiao. Die Witwe sah ihn erstaunt an. Was können wir tun, mein Herr? Erwiderte sie langsam. Ich habe keine Ahnung, wie wir durchkommen sollen. Irgendwelchen Besitz? Wir hatten ein wenig, aber der Verstorbene hat alles verkauft. Wieder füllten sich die Augen der jungen Frau mit Tränen. Haben Sie keine Verwandten? Die Armen haben keine Verwandten. Sie versuchte zu lächeln. Xiao sagte nichts mehr. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Die Witwe wandte sich fragend an ihn. Aber ich nehme an, die Menschen finden immer einen Weg zu leben. Natürlich, erwiderte er, sonst wäre der Himmel blind. Glauben Sie noch an den Himmel? Gab die junge Frau mit einem leichten Zeichen von Belebung zurück. Ich habe vor langer Zeit aufgehört zu glauben. Haben Sie jemals ein Zeichen des himmlischen Antlitzes gesehen, mein Herr? Nein, nein, aber ich glaube, dass gute Menschen letztlich nicht leiden müssen. Das gibt's nur im Theater, mein Herr. Auf der Bühne gewinnt zum Schluss immer das Gute. Aber mein Mann wurde von einem Gewehrfeuer niedergemäht. Können Sie mir sagen, mein Herr, wie ich diese Kinder aufziehen soll? Rief die Mutter ungestüm aus. Tränen strömten ihr aus den Augen. Die Witwe seufzte. Ich wollte mich bei niemandem über unsere Armut beklagen, mein Herr. Aber um diese beiden unschuldigen Kinder willen muss ich sprechen. Sie schluchzte. Wir haben nur ein Pfund Reis im Haus. Xiao stand sofort auf. Er zwang sich dazu, sanft zu sprechen, als habe er Angst, sie zu erschrecken. Ich möchte Ihnen sagen, warum ich gekommen bin. Ich möchte die Verantwortung für Ihre beiden Kinder übernehmen. Können Sie es ertragen, sich vom Zeit lehren, ein paar Stunden am Tag zu trainieren? Ich möchte, dass sie bei uns zur Schule geht. Ich verdiene 30 Yuan im Monat. Ich brauche nicht so viel. Ich kann Ihnen die Hälfte geben. Ist Ihnen das recht? Ich habe alles ausgerechnet, bevor ich kam. Die Witwe breitete erstaunt die Hände aus. Mein Herr, Sie meinen? Ich bin jung. Ich habe keine Familie. Hier. Seine Stimme zitterte, als er eine 5-Yuan-Note herauszog. Mit einem trockenen Lächeln legte er sie auf den Tisch. Seine Hand zitterte ein wenig. Jetzt können Sie Reis kaufen. Die Frau wurde beinahe ohnmächtig und legte sich auf das Bett zurück. Mein Herr, Sind Sie ein Buddha? Fragen Sie nichts. Es ist nichts. Er wandte sich an das kleine Mädchen. Wirst du von jetzt an Onkel zu mir sagen, Kailian? Das Kind, das er alles beobachtet hatte, nickte. Xiao ging zu ihr und hob sie leicht in die Höhe. Er küsste sie auf beide Wangen und setzte sie wieder ab. Dann sagte er, ich muss zurück zur Schule. Ich hole dich morgen ab. Möchtest du gerne zur Schule gehen? Ja, antwortete das kleine Mädchen mit süßer Stimme. Die junge Witwe starrte verwirrt auf das Geld auf dem Tisch. Sie konnte kaum die Tränen zurückhalten. Das Glück schien vom Himmel gefallen zu sein. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Konnte sie die Freundlichkeit des Fremden zurückweisen? Sie nahm sie an. Der Himmel weiß, wie dankbar um ihr Kinderinnen. Wer sich für chinesische Romane und Novellen interessiert, ist bei chinesischer Literatur genau richtig. Wie er so durch den Schnee ging, war Xiao wie ein Kranich, der durch die Wolken fliegt. Er war verzückt von den schneebedeckten Feldern. Die Erde war eine schöne Maid, eingehüllt im weißen Tüll. Er war in Hochstimmung. Eine unglaubliche Freude erfüllte sein Herz. Xiao hatte bald wieder die Schule erreicht. Müde von den fast 2 Stunden, die er in dem eisigen Wetter zugebracht hatte, freute sich Xiao, als er die Tür zu seinem Zimmer öffnete, auf ein bisschen Ruhe und Entspannung. Zu seiner Überraschung fand er Lan vor seinem Bücherregal stehend und seine Bücher durchgehen, als wollte sie ihn inspizieren. Als sie ihn zur Tür hereinkommen hörte, klappte sie das Buch, das sie gerade in der Hand hielt, zu und wandte sich lächelnd zu ihm um. Einen Augenblick lang wagte er nicht einzutreten. Verzeihen Sie mir, Herr Xiao, ich habe mir über 1 Stunde lang Ihre Bücher angesehen. Ich habe sie mir fast alle angeschaut. Xiao setzte sich auf den Bettrand. Schön, leider habe ich keine Rechtswissenschaft. Haben Sie etwas Interessantes gefunden? Sie zögerte, offensichtlich verärgert über seine Bemerkung. Sie erwiderte langsam. Da sind viele, die ich gern lesen würde, obwohl ich sie wahrscheinlich nicht verstehe. Ich komme gerade von einem Besuch bei Frau Li. Seine Erklärung war eher ein Geständnis. Ich weiß. Xiao schaute unglaublich drein, bis sie hinzufügte, Ajung hat es mir gesagt. Wie geht es Ihnen? Xiao senkte den Kopf, rieb seine Handflächen aneinander und antwortete langsam. Erbärmlich. Die Kinder weinen vor Kälte. Sie haben keinen Reis. Lan war still. Sie schien nicht zu wissen, was sie sagen sollte. Xiao fuhr fort. Die Kinder sind sehr süß. Ich habe mich entschlossen, ihnen zu helfen. Auch das weiß ich, antwortete Lan einfach. Etwas überrascht, sagte Xiao lächelnd. Aber ich habe noch gar nichts getan. Woher wissen Sie? Mit einem gezwungenen Lachen erwiderte sie in kindlichem Ton. Ich weiß es eben. Warum sind Sie sonst zu Ihrem Haus gegangen? Warum ist nicht einer von uns gegangen? Weil es schneite? Mein Bruder und die anderen saßen am Feuer und tranken Wein. Warum sind Sie als Einziger hinaus in den Schnee gegangen? Ich komme mir immer vor, als lebte ich in einem kleinen Käfig. Ich weiß nicht, wie es draußen in der Welt ist, und ich fürchte, ich werde niemals hinausfliegen können, um es mir anzusehen, sagte Lan. Warum sagen Sie so etwas? Sie haben recht. Das ist nicht nötig. Warum sollte ich? Setzen Sie sich doch bitte. Gut, sie lächelte. Ich habe Ihnen immer noch nicht gesagt, warum ich gekommen bin. Ich möchte, dass Sie Klavier spielen. Der Morgen ist praktisch schon vorbei. Wollen Sie nach dem Mittagessen herüberkommen? Ja, auf jeden Fall. Oh, rief sie aus, wie ich mich freue. Alle meine Hoffnungen haben sich erfüllt. Sie sah ihn wieder genau an. Sie sagte, sie wollte gehen. Aber sie rührte sich nicht und wollte offensichtlich nur ungern gehen. Am Nachmittag hörte es auf zu schneien. Mit ein paar Notenbücher mit westlichen Stücken unter dem Arm ging Xiao aufs Landhaus zu. Sie erwartete ihn an der Tür. Sie betraten einen der beiden Flügel. Das Zimmer war schmackvoll eingerichtet und dezent beleuchtet. Einige Bilder hingen an der Wand, ein paar antike Stücke standen auf den Tischen. Xiao hatte nie viel von solchen Dingen gehalten. Er ging direkt auf das Klavier zu und setzte sich. Er wählte einen Tanz. Das Stück war schwieriger und seine Finger waren nicht sehr locker. Mittendrin hörte er auf und sah Lan mit einem Lächeln an. Dann spielte er einige romantische Lieder. Lan hörte hingerissen zu. Sie lehnte sich ans Klavier, konzentrierte sich auf die Töne, die er der Tastatur entlockte, und hörte auf alle Kreuze und Bs. Sie hatte die Augen auf die Wand geheftet, als wollte sie keine einzige Note verpassen. Als Xiao das Stück beendet hatte, sagte er, das ist der Lauf der Dinge. Die Musik ist für mich wie ein kleiner Vogel, der schon längst aus seinem Käfig entflohen ist. Er wird niemals seine alten Meister wiedererkennen. Spielen Sie noch eins, bat sie. Ich kann keine Musikstücke schreiben, aber ich habe ein Lied komponiert. Es hieß, der Frühling kommt nicht wieder. Xiao stellte die Blätter auf den Notenhalter und sah Lan an, als wolle er herausfinden, ob ihre Gefühle so tief waren wie die seinen. Sie zog ihre Stirn kraus und lächelte ihn verwirrt an.